Kapitel 56. Nach dem Film bringt Kim David zurück nach Dresden-Neustadt. Der Cadillac hält vor Davids Haus. Kim macht den Motor aus. Eine schwarze Katze überquert die Straße. Ihre Augen leuchten in der Nacht. Kapitel 57. Kim sagt: David, mit dir kann man gut Horrorfilme sehen. Normalerweise möchten die Männer die Frauen in den Arm nehmen. Du machst das nicht. Das finde ich cool. David lächelt. Dann sagt Kim: Ich bin 3 Tage in Belgien, in Antwerpen. Da kaufe ich Diamanten. Ich rufe dich an, wenn ich zurück bin. Viel Spaß in Antwerpen, sagt David und lächelt. Kim lächelt zurück. Dann sagt sie: In dieser Situation wollen die Männer die Frauen normalerweise küssen. Du machst das nicht. Das finde ich cool. Kapitel 58. Am nächsten Tag. Es ist 12 Uhr. Davids Handy klingelt. Es ist Mandy. Hallo David, hast du Lust, mit mir spazieren zu gehen? Kapitel 59. David denkt, Kim ist sehr attraktiv, aber sie ist ein bisschen mysteriös. Sie hat ein Geheimnis. Mandy ist auch attraktiv, aber sie ist normal. Sie hat kein Geheimnis. Ich habe die Option zwischen einer Tagfrau und einer Nachtfrau. David sieht aus dem Fenster. Die Sonne scheint. David denkt, vielleicht sollte ich mir beide Optionen offen halten. Dann sagt er: Okay, Mandy, gehen wir spazieren. Kapitel 60. David und Mandy fahren mit der Straßenbahn ins Zentrum von Dresden. Sie gehen in den Zwinger. Der Zwinger hat eine barocke Architektur. Es gibt viele Statuen. Ein Tourist sagt: Wow, das ist schön. Das ist wie in Florenz in Italien.